Kaffee saufen beim Online-Gating, Energy Drink und Kaffee. Geil. Energy Drink und Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee, Energy Drink und Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee, Energy Drink und Kaffee. Kaffee, geil. Koch ne Kaffee in Red Bull anstelle Wasser, Bro. Oh, das knallt richtig geil. Doch nein, Gott, nein. Energy Drink und Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee, Energy Drink und Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee, Energy Drink und Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee. Anstelle Wasser, Bro. Oh, das knallt richtig geil. Doch nein, och, nee. Energy Drink und Kaffee. Geil, geil, geil, geil, geil, geil, geil. Energy Drink und Kaffee. Geil!